Also jetzt nach circa 20 Jahren, nachdem die Grenze aufgemacht worden ist, kann man doch das Resümee ziehen, dass es nicht alles schlecht ist, was jetzt die Leute schlecht reden. Und viele sind erstaunt, dass die Thüringer so nett sind. Aus Bayern, die Leute sagen zum Beispiel, das wusste man gar nicht, dass sie so nett sind. Wir standen hier immer an der Grenze und die Leute hatten so verbiesterte Gesichter und haben auch nicht gewunken. Das ist einfach dadurch, dass wir das nicht durften. Aber nett waren wir schon immer.